Musik ist eine feine Sache, vor allen Dingen, wenn man sie selbst produziert. Das hat nur einen kleinen Haken. Es kann vorkommen, dass andere Leute nicht so ganz den gleichen Musikgeschmack haben. Leider, so muss gesagt werden, hat der Pumuckl einen ganz anderen Geschmack als der Meister Eder. Jedenfalls, wenn es um Mundharmonika-Musik geht. Sowas gefiel dem Pumuckl stundenlang. Der Schreinermeister aber musste arbeiten und da kam unweigerlich der Augenblick, in dem er sagte: Pumuckl, hör auf damit, mir brummt schon der Kopf. Dein Kopf brummt, die Monika summt. Das ist doch keine Musik, das ist ein Radau, was du da machst. Mundharmonika-Radau ist ein sehr schöner Radau. Du sollst aufhören, habe ich gesagt. Ich muss da jetzt was nachmessen, bringst sonst alle Maße durcheinander. Also, da herim 17 cm und da herim 17, ja. Dann brauche ich da herim 73 weniger 7. 20! Du gleichzeitig sprechen und blasen, das geht wunderbar. Hör mal, 17. Himmel, jetzt weiß ich's wieder nicht. Sofort erst auf. Sonst nehme ich das weg, der Mundharmonika. Und zwar ein für alle Mal. Du darfst mir nichts wegnehmen. Was ich geschenkt bekommen habe, das darf man nicht wegnehmen. Sonst bist du nämlich ein Dieb. Jawohl, einen Dieb hat niemand lieb. Ui, ui, ui, ui, das reimt sich. Einen Dieb hat niemand lieb. Pumuckl, jetzt siehst doch ein, dass ich so nicht denken kann. Bittchen, genau für die Stuben und da kannst du spielen, solange du magst. Aber bittchen, nicht da herunter. Aber da herunten, da macht es ja viel mehr Spaß. Sag einmal, musst du die Leute gerade mit Fleiß ärgern? Sag du mir, müssen sich denn Leute mit Fleiß ärgern? Du kannst ja einfach aufhören, dich zu ärgern. Hör doch einfach auf. Na, du hörst auf, verstanden? Ja, ich ärgere mich ja gar nicht. Nicht spielen, hörst auf, sofort. Sofort! Gut, wenn du nicht anders willst, dann muss ich dir's wegnehmen. Dazu musst du sie erst einmal erwischen! Ja, das kriegen wir schon. Und wenn ich dir eine halbe Stunde lang fangen muss, lieber eine halbe Stunde lang Bewegung als den ganzen Tag Radau. So, pass auf, ich hab die gleich. Den ganzen Tag Bewegung, als wir immer die Mundharmonika hergeben. Du musst mich den ganzen Tag fangen. Gleich hab ich dich. Da wirst dich wundern. Und zwischendurch muss ich ein kleines Brettchen umwerfen. Auch mit sehr viel Fleiß. So. Ja. So, jetzt. Nicht. Nein. So, Dalle, haben wir's schon. Lass mich aus. Lass mich aus. Nein, lass dich aus. Aber die Mundharmonika, die bleibt da. Meine Mundharmonika. Die darfst du mir nicht wegnehmen. Die gehört mir. Ja, das bestreite ich ja gar nicht. Pumuckl, freilich gehört es dir. Ich will's auch gar nicht. Schau, wo ich sind, du. Da, nein. Da in die Schublade rein. Da hat's prima Platz. Nein! Da hat sie gar keinen Platz. Da geht sie kaputt. Weil niemand auf ihr blasen kann. Im Gegenteil, da hält sie besonders nein, lang, weil es nicht so strapaziert wird. So. Und jetzt sperren wir da schön ab. So. Nein, meine doch, kleine Rostharmonika. So. Und kriegen du es erst wieder, wenn du einsiehst, dass Bosheit zu nichts führt. Gell? Gut. Dann mache ich jetzt etwas. Da wirst du dich aber wundern. Dann werde ich jetzt nämlich singen. Persönlich. Den ganzen Tag. Jawohl. Und zwar so. Ja, das kannst du machen, aber nicht da herin. Raus mit dir in den Hof, da kannst du singen, bis Leute zum Laufen. So, das hätten wir. Da wäre ich mich lang rumärgern. Der boshafte Teufel, der. Der Pumuckl hat natürlich draußen im Hof nicht weiter gesungen, bis die Leute zusammengelaufen sind. Das war ihm zu mühsam. Er zog es vor, sich in die Äste des Kastanienbaums zu setzen und ausgiebig zu schmollen. Er gab sich redliche Mühe, sich dabei schrecklich leid zu tun. Nichts darf ich, nicht mal lustige Musik machen. Das klingt kein bisschen scheußlich, das klingt nämlich viel, viel schöner als die Säge vom Meister Eder. Aber der darf alles, nur weil er Eder heißt wahrscheinlich. Und ich armer kleiner Kobold. Ich soll immer still sein. Dabei ist Stillsein so traurig und so langweilig. Oh, wäre ich doch kein Kobold, sondern was wäre ich denn? Ein Kind vielleicht? Genau in diesem Augenblick kamen Kinder in den Hof. Und zwar der Fritz und die Caroline mit ihrem Freund Elmar. Diese drei waren so ins Gespräch vertieft, dass sie mitten durch eine große Regenpfütze stapften und dann das Vorderhaus betraten, ohne auch nur im geringsten daran zu denken, die Schuhe abzuputzen. Die Hausmeisterin, die eben die Treppen frisch geputzt hatte, sah das. Hey, könnt ihr nicht eure Schuhe abputzen? Schaut doch, was für einen Dreck ihr reintragt. Ui, das haben wir gar nicht gemerkt. Ihr merkt ja nie was, das weiß ich schon. Sowas wie Rücksicht, das ist euch unbekannt. Eigentlich solltet ihr selber aufputzen müssen. So schlimm ist das auch wieder nicht. Gib's den Lappen her. Du hast da überhaupt nichts zum Schnurren da herin, gell? Du gehörst nicht ins Haus, du Fratz, du. Jetzt gehen Sie ein bisschen zu weit. Finden Sie nicht auch? Halt deine vorlaute Klappen. Verstanden? Geh, Elmar, lass. Geh mal rauf. Ja, geht's nach und sagt zu eurer Mutter, dass sie euch besser erziehen soll. Kinder, die ist nicht ganz richtig. Gehen wir. Ja, das können sie. Frechter Herrin. Oh, pfeif voran noch. Aber sonst schon gar nichts. Der Pumuckl, der das mit angehört hatte, fand, dass es auch nicht ganz leicht sei, ein Kind zu sein. Und weil er nichts Besseres zu tun hatte, ging er hinter den Dreien mit in die Wohnung. Die Kinder gingen mit finsteren Mienen ins Kinderzimmer. Diese bissige Person. Immer geht sie auf uns los. Wenn man ins Haus reinkommt, darf man sich gleich fürchten. Und jetzt erst recht tragen wir ihren Dreck ins Treppenhaus. Es gibt doch bloß einen Mordsstunk. Das sagt sie dann unserer Mutter. Kinder, ich weiß was. Wir machen aus einer Zeitung lauter kleine Papierschnipseln. Mit denen gehen wir dann den vierten Stock auf und lassen sie über das ganze Treppenhaus schneiden. Ja. Dann hat's eine Zeit lang zu tun, bis es zusammengekehrt hat. Die bissige Person. Du bist eine Nummer. Die Sache ist geritzt. Her mit der Zeitung. Und wenn uns jemand in den vierten Stock aufgehen sieht? Soll er doch. Man wird wohl noch in diesem Haus auf den Speicher gehen dürfen. Wir können ja mit Hausschuhen hinaufgehen, um ja nicht das Treppenhaus zu beschmutzen. Die drei Kinder führten ihren Plan auf der Stelle aus. Es verlief alles wunschgemäß. Sie begegneten keinem Menschen, auch die Mutter merkte nichts, und das Treppenhaus war über und über mit Papierschnitzeln besät. Der Pumuckl fand die Sache sehr vergnüglich. Ja, er pustete und wirbelte noch ein wenig in den Papierfetzchen herum, sodass sie auch wirklich überall gleichmäßig verteilt waren. Zu seiner Entschuldigung sei gesagt, dass er das eigentlich mehr aus Koboldslust am Papier gewirbelt hat. An die Hausmeisterin dachte er dabei am wenigsten. Und dann rannte er triumphierend zum Meister Eder und quetschte sich durch das angelehnte Fenster. Ah, auch Kinder machen jetzt erst recht etwas. Und ich habe geholfen. Und das war ein sehr schöner Fleiß. Ein Papierschnitzelwirbelfleiß war das. Ja. Das ganze Treppenhaus ist voll. Da wird die Hausmeisterin aber kehren müssen. Also ich verstehe nicht. Was ist los? Weil die Kinder sollen keinen Schmutz ins Treppenhaus bringen. Und jetzt haben sie erst recht. Aha, und das gefällt dir? Ja. Papierschnitzel, die haben sehr schön gewirbelt. Und jetzt kannst du mir wieder meine Mundharmonika geben. Denn wenn Menschen sowas grad Extrares tun dürfen und nicht bestraft werden, dann darf man die Kobolde auch nicht bestrafen. So. Und Musik machen. Musik machen macht ja viel weniger Schmutz. Ja, dafür mehr Radau, gell? Meine Musik ist kein Radau. Du kriegst deine Mundharmonika so lang nicht, bis du einsiehst, dass man gegenseitig Rücksicht nehmen muss. Das ist aber gar nicht gegenseitig, wenn ich nicht spielen darf. Das ist einseitig. Du musst auch Rücksicht auf mich nehmen, weil ich gerne Musik mache. Ja. Und Hausmeisterin muss Rücksicht auf die Kinder nehmen, weil die so gerne Dreck ins Haus tragen. Na. Mit der Logik kommst du bei mir nicht weiter. Geh nur wieder rüber zu deinen Papierschnitzelhelden. Mir tut ja unsere Hausmeisterin leid. Dir, aber mir gar nicht und du mir auch gar nicht. Ich gehe jetzt rüber und dann blase und blase ich und dann blase ich alle Papierschnitzel in die Ecken und die Witzel. Der Pumuckl ist in das Treppenhaus vom Vorderhaus gelaufen und hat aus Trotz ein paar Zeitungsfetzchen durcheinander geblasen. Aber nicht lang, denn die Hausmeisterin erschien. Ah, ja, um Himmels willen. Ja, wie sieht's denn da aus? Ja, was ist denn da passiert? Na, das waren bestimmt die Saufratzen. Aufwirren tun sich die wie die Hottentotten. Noch schlimmer. Na, aber das lass ich mir nicht bieten. Das geht mir zu weit. Da beschwere ich mich. Bin doch nicht der Depp für die Fratzen. Na, das will ich doch wissen, wer das zusammenputzt. Die oder ich? Mit der Mutter werde ich jetzt ein Wörtel reden. Ja, Frau Lechner? Schauen Sie sich das mal an. Was ist denn hier passiert? Das fragen Sie doch Ihre Kinder. Zuerst haben Sie mir einen Dreck ins Haus getragen und weil ich es geschimpft habe, haben Sie das gemacht. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich das zusammenkehre. Meine Kinder? Genau die. Das geht bis im vierten Stock nach. Aber die waren doch gar nicht im vierten Stock. Die sitzen in ihrem Zimmer und wie sie vorhin heimgekommen sind, war das Treppenhaus noch völlig sauber. Okay. Die haben die Wohnung seitdem überhaupt nicht mehr verlassen. Mhm, das meinen Sie? Ja, sagen Sie mal, Sie können doch nicht einfach annehmen, dass das meine Kinder sind. Haben Sie denn dafür irgendeinen Beweis? Dafür brauche ich keinen Beweis. Jemand anderer macht sowas nicht. Erzählen Sie mir nichts. Also schließlich wohnen wir ja nicht allein im Haus. Ich verlange, dass das von Ihren Kindern zusammengekehrt wird. Den Dreck, von dem ich schuh, das Pfund, weil sie reindrang haben, hab ich zusammengeputzt. Und ein rechter frecks Maul haben sie dabei auch noch gehabt. Naja, wenn mein Mann da wäre, hätten sie sich das nicht getraut. Aber weil ich allein bin. Fritz, Caroline, komm da mal her. Also, das werden wir ja jetzt gleich sehen. Mhm. Was ist Mutti? Ist was, Mutti? Habt ihr die Papierschnitzel verstreut? Wir? Ja, lügt's nur. Ich kenne euch schon. Aber diesmal lasse ich mir's nicht gefallen. Frau Lechner, Sie können nicht einfach behaupten, dass meine Kinder lügen. Habt ihr vorhin den Schmutz ins Treppenhaus getragen? Ja, aber der Elmer hat's aufputzen wollen und dafür ist er bloß angefaucht worden. Der und aufputzen, bei dem Ton, den der am Leib hat. Wir wollen da jetzt nicht lange streiten. Es steht fest, meine Kinder waren das nicht. So. Aber weil sie ihnen vorhin Arbeit gemacht haben, helfen sie ihnen jetzt sicher, freiwillig zusammenkehren. Nicht wahr? Und dann hoffe ich, dass Sie Ihre Verdächtigungen zurücknehmen, ja, Frau Lechner. Gesehen habe ich ja nicht. Aber Mutti, wir müssen Hausaufgaben machen. Also wenn ihr die 10 Minuten später macht, dann genügt's doch auch noch, oder? Kommt, los jetzt, blamiert mich nicht. Was blieb den drei Kindern anderes übrig, als ihre Papierfetzen selbst wieder zusammenzukehren? Aber innerlich kochten sie dabei vor Zorn. Und so kam es auch, dass sie nach getaner Arbeit wieder allein in ihrem Zimmer neue Rache brüteten. Das lasse ich mir nicht gefallen, dass sich so eine Hex von einer Hausmeisterin ins Fäuste lacht. Was willst du machen? Haben soll sie ihren Dreck. Richtig, nur nicht von der Linie abkommen. Was für ein Dreck darf es denn diesmal sein? Diesmal? Ein richtiger. Nicht nur aus Papier. Einer aus dem Hof. Wir sagen zur Mutti, dass wir noch Hefte kaufen müssen und rennen alle drei davon. Und zwar durch die Wasserlacken und dann gleich ein paar Mal rein und raus in den Ausgang. Ausgezeichnet. Hast du nicht irgendwo noch ein paar Blechbüchsen, mit denen sich zusätzlich noch ein wenig Dreck transportieren lässt? Den könnten wir dann so ganz zwanglos im Treppenhaus auseinandertreten. Hab ich alles. Aber das können wir doch nicht machen. Fritz, mach kein Gesicht, als wolltest du ein Heiliger werden. Sei nicht feig, los. Von mir aus. Nicht nur dem Fritz war dabei nicht so ganz wohl. Auch der Pumuckl fing an, diesen Plan nicht mehr so lustig zu finden. Als die drei zur Mutter gingen, um ihr zu sagen, dass sie Hefte kaufen gehen müssten, schlenderte der Pumuckl etwas nachdenklich zur Werkstatt und setzte sich dort auf die Hobelbank. Da bist ja wieder. Hast genug Papierschnitzeln blasen? Ja, ja, schon. Die Buben mussten alles wieder selbst eigenhändlich zusammenkehren. Siehst du's? Auch Menschenkinder werden bestraft, wenn's boshaft sind, ja, gell? Ja, was Neues ausgedacht. So. Ja, neue Rache. Damit ja nur kein End hergeht, die Sabum, die alte Frau ärgern. Das kennen sie. Gefällt dir das am Ende? Ui, schau mal da durchs Fenster, was die da machen. Die steigen in die Wasserlachen. Ja, denen Gras war gar nichts. Und dann wollen sie mit ihren schmutzigen Schuhen ins Treppenhaus und nochmal und dann wollen sie noch extra mit einer Büchse voll. Guck, sie haben die Büchse schon voll und jetzt laufen sie rein. Ja, das geht ja wirklich zu weit. Nein, das Handwerk, das werde ich Ihnen gleich legen. Da schaue ich nicht lang zu. Hey da, was treibst du hier da? Die sind schon wieder reingesaust. Ach, da kommt ja zufällig gerade der Hausverwalter in den Hof. Der wird Ihnen gleich am Marsch blasen. Ach, auch auf einer Mundharmonika oder auf was bläst der? Nein, jedenfalls auf keiner Mundharmonika, verlass dich drauf. Ui, das, das will ich aber hören, wenn der einen Marsch bläst. Aber nicht nur der Meister Eder hat den Hausverwalter kommen sehen. Auch die drei Kinder. Und damit sie nicht im Treppenhaus von ihm erwischt werden konnten, sind sie schleunigst in den Keller gerannt und haben sich dort mucksmäuschenstill verhalten. Der Hausverwalter hat natürlich sofort den Schmutz entdeckt. Ja, wie sieht denn das Treppenhaus aus? Ja, ist denn hier niemand, der aufputzt? Das ist ja eine Schweinerei. Seitdem der Hausmeister im Krankenhaus ist, geschieht wohl überhaupt nichts mehr. Wie gut, dass ich da zufällig mal vorbeikomme. Grüß Gott, Frau Lechner. Ja, der Herr Hausverwalter, grüß Gott. Sie, da schauen Sie sich mal das Treppenhaus an, wie das da aussieht. Ja, um Himmels Willen, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja, das ist aber verwunderlich. Den Dreck kann man doch gar nicht übersehen. Sie glauben ja nicht, was ich für einen Ärger habe mit den Saububen vom ersten Stock. Heute habe ich schon mal hinter denen drein geputzt. Und dann haben sie das ganze Treppenhaus voller Papierschnitzel geschmissen. Glauben Sie mir, ich kann mich überhaupt nicht mehr da wehren. Aber hören Sie, die Familie wohnt doch schon länger im Haus und das war noch nie. Freilich, weil sie die nie traut haben, solange mein Mann noch gut auf die Füße war. Aber mir gegenüber, bitte, da trauen sie sich alles. Glauben Sie mir's, ich gebe mir die größte Mühe, dass ich alles im Stand halte. Genauso, als wie wenn mein Mann da wäre. Aber ich bin am Ende. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn das so weitergeht. Ja, haben Sie denn Beweise, dass das die vom ersten Stock sind? Nein, das ist es doch. Tja, Sie keine Beweise haben. Ach, gegen Bosheit ist man machtlos. Und gerade wenn man alt ist und Nerven nicht mehr so benannt hat. Nun, Frau Lechner, ich muss sowieso mit Ihnen sprechen. Kann ich einen Augenblick zu Ihnen reinkommen? Ja, freilich, bitteschön, kommen Sie nur rein. Nun, das war nicht das, was der Pumuckl sich erwartet hatte. Kein Marsch für die Kinder, dafür ein Rüffler für die alte Hausmeisterin. Die drei im Keller aber hatten inzwischen zu ihrer großen Freude etwas entdeckt. Eine tote Maus. Hübsches Mäuschen, damit kann man jemanden ganz schön zum Kreischen bringen. Gib wohl Teufel, schwenk's nicht so rum. Bist hysterisch? Dein Bruder hat ein bisschen schwache Nerven. Die gewöhnt er sich schon noch ab. Du, gib mal die Maus her, ich habe eine Idee. Ich weiß, wen wir zum Kreischen bringen. Ich ahn's, unsere verehrte Hausmeisterin. Das gibt einen Spaß, her mit dem Mäuschen. Die tote Maus landete blitzschnell vor der Wohnungstüre der Hausmeisterin. Aber sie landete nicht nur vor der Wohnungstüre der Hausmeisterin, sondern auch, und das konnte keiner der drei sauberen Freundchen sehen, vor den Füßen des Pumuckl. Oh, eine tote Maus. Sie ist ja ganz und gar mausetot. Was soll die Maus hier? Warum hat der Elmar sie hierher gelegt? Halten die denn eine Maus für Schmutz? Oder, ich weiß, Menschen... Also vor allen Dingen die mädchenlichen Menschen, die erschrecken immer vor toten Mäusen. Sie wollen arme Hausmeisterin wahrscheinlich erschrecken, weil die Nerven hat die ja nicht mehr so. Und dann da kann sie sich auch nicht mehr so ganz erwehren. Und nein, das erlaubt der Pumuckl nicht. Das erlaubt er nicht. Nein. Hey, du Maus, kannst du nicht weglaufen? Schade, da muss ich dich eben wegziehen. Ist gar nicht ganz leicht, so eine Maus ist ein schweres Tier. Wie wär's denn, wenn das Mäuschen vor einer anderen Tür läge, also zum Beispiel vor einer gewissen Türe im ersten Stock? Da wird doch das Mäuschen auf geheimnisvolle Weise nochmal springen, lebendig und hüpft dann gemeinsam mit dem Pumuckl die Treppen hinauf gleich haben wir's. Dann legt sich die Maus davor die Türe hin, schön in die Mitte von dem Fußabstreifer. So, und jetzt könnt ihr dann selber erschrecken. Wer anderen eine Maus hinlegt, schreit selbst recht laut. Ja, das ist ein altes Koboldssprichwort, jawohl. Und jetzt muss ganz, ganz schnell der Meister Eder helfen. Hoffentlich warten die noch ein bisschen im Keller. Hey, spring mir nicht mitten ins Gesicht. Entschuldige, aber es ist sehr eilig. Ich bin eine Maus. Nein, ich habe eine Maus. Also, nein. Also, ich meine, die Buben haben eine Maus vor die Frau Lechner. Nein, die Buben haben eine Maus vor. vor die Türe von der Frau Lechner gelegt und ich habe die Türe vor die Maus... Nein! Und ich habe die Maus vor die Türe der Buben gelegt und die Buben, die sind noch im Keller und warten, dass die Frau Lechner schreit. Aber die Mutter soll schreien und du musst vor dem Keller stehen und die Buben nicht herauslassen, damit sie aufkommen, wenn du sie herauslässt. Und dann... Komm, ganz schnell, Meier. Der Meister Eder verstand zwar zunächst kein Wort, außer dass er schnell mitkommen musste. Er legte seine Arbeit hin und der Pumuckl sprang ihm auf die Schulter und während sie zum Vorderhaus gingen, flüsterte ihm der kleine Kobold die Sache doch noch so ins Ohr, dass er alles begriff. Der Meister Eder ging ganz leise ins Treppenhaus und stellte sich so, dass er die Kellertür im Auge hatte, hinter der die Kinder voll diebischer Freude immer noch auf den Schreckensschrei warteten. Der Pumuckl aber hüpfte in den ersten Stock und klingelte dort. Und dann sauste er schnell herunter und klingelte bei der Hausmeisterin. Und dann dauerte es nicht lange, als sich zuerst die Türe im ersten Stock öffnete. Pfui Teufel! Eine tote Maus. Also so eine Gemeinheit auf meinem Fußabstreifer. Wer tut denn nur sowas? Um Gottes Willen, was ist denn da oben los? Man hat mir eine tote Maus vor die Tür gelegt. Ach, befreien Sie mich von diesem grässlichen Anblick. Vor Ihrer Tür? Eine tote Maus? Es ist die Mutter von den bösen Kindern, Herr Verwalter. Da werden immer meine Kinder verdächtigt. Meine eigenen Kinder werden wohl kaum vor meine eigene Türe eine Maus legen. Jetzt kenne ich mich wirklich nicht aus. Wer kann denn das gewesen sein? Herr Eder, haben Sie jemanden gesehen, der ins Haus ist? Ich habe vorhin drei gesehen, die zuerst in die Wasserlaken gestiegen sind und absichtlich Dreck ins Haus getragen haben. Das waren nicht meine Kinder. Die sind nämlich unterwegs. Doch, nein, es waren schon Ihre Kinder. Es handelt sich doch jetzt gar nicht um den Dreck, sondern um die tote Maus. Ach, pfui Teufel. Herr Eder, ich kann tote Tiere einfach nicht anrühren. Sie, ich glaube, Ihre Kinder das. Aber die sind doch nicht da, das habe ich Ihnen doch gesagt. Doch, die sind schon da. Kommt's nur raus, die sind da drunten im Keller. Was tut ihr drei denn im Keller? Wir mussten nur was heraufholen. Was musstet ihr heraufholen? Wir haben bloß... Aber ihr habt doch nicht die Maus vor unsere eigene Tür gelegt. Wie ist denn die Maus in den ersten Stock aufgekommen? Elmas! Nee, ich hab sie da. Dann habt ihr wohl auch den Dreck absichtlich ins Treppenhaus getragen. Und aus Bosheit Papierschnitzel geworfen, ne? Das mit dem Papier müssen sie uns wohl erst beweisen. Das ist gleich bewiesen. Da schau, was da gerade ganz langsam aus deiner Jackentasche fällt. Was ist denn das? Ja, das ist genauso ein Fetzen. Jetzt ist wohl alles klar. Tja, ich werde eine Rechnung für Treppenhausreinigung schicken, Frau... Mosinger heißt sie. Frau Mosinger. Wie können Sie dann Ihren sauberen Früchtchen vom Taschengeld abziehen? Also ich bin ganz auseinander. Alle drei entschuldigt ihr euch jetzt auf der Stelle und vor uns allen hier bei Frau Lechner. Entschuldigt euch. Sie entschuldigen wäre nicht so wichtig. Bitte. Das Versprechen, dass mit solchen Bosheiten aufhören, das tät mich beruhigen. Die werden das bestimmt nicht mehr wieder tun. Dafür wird gesorgt. Glaubt ja nicht, dass ich das eurem Vater heute verschweige. Wir tun's ja nicht mehr. Bestimmt nicht. Ich trag die Maus in die Aschentonne und wir wollten ja nur einen Spaß. Jeder Spaß hat seine Grenzen. Merkt euch das. Ja, dann können wir ja wieder gehen. Komm, Pumuckl. Wer soll kommen? Niemand weiter. Nur mein guter Hausgeist. Haben Sie das verstanden? Denken Sie sich nichts, Herr Verwalter. Der Herr Eder sagt öfters so spaßige Sachen. Er nimmt's nicht so ernst. Der Meister Eder und sein Pumuckl aber gingen zufrieden in die Werkstatt zurück. Und dann schloss der Meister Eder lächelnd die Schublade auf und holte die Mundharmonika heraus. So. Ich glaube, die kannst du jetzt wieder haben. Ui, darf ich? Oh, weil ich so schön ein Papierfetzel aus der Tasche habe fliegen lassen. Oder weil man einen guten Hausgeist ausgezeichnet brauchen kann. Nein, weil ich gesagt habe, dass du sie wieder kriegst, wenn du einsiehst, dass Bosheit zu nichts führt. Und das hast du eingesehen, sonst hättest du dich ja nicht auf einmal auf die Seiten von der Hausmeisterin gestellt, oder? Ja, weil, weißt du, also böse Bosheit mag ich nicht, aber lustige, die mag ich, ja, nur lustige. Ja, ja, und wo ist da die Grenze? Weißt du das wirklich so genau? Ja, das weiß ich ganz genau. Also die lustige Bosheit, die darf niemand wehtun und niemand schaden und schon überhaupt und gar nicht darf deshalb jemand eine Träne herausweinen Na, dürfen. Na ja, das Herz sitzt bei dir schon allerweil nur am rechten Fleck. Ne? Ja, ich hab's zwar noch nie irgendwo sitzen sehen, das Herz, aber eins musst du zugeben, ein Koboldspaß, das ist ein anderer Spaß als... Und wenn als ich fast geweint hätte, weil dein Radau so greislich war. Ui, wirklich? Ui, dann spiele ich jetzt nur noch oben in der Stube, ganz alleine, ganz schrecklich einsam und alleine. Machen wir es so, jetzt spielst du mir ein bisschen was vor hier und dann gehst rauf, nicht? Oh ja, du, ich werde dir was vorspielen, also so was Schönes hast du, also so schön, wie du noch nie irgendetwas gehört hast und wo du gar nicht mehr willst, dass ich überhaupt rauf gehe. Also hör mal zu, das zum Beispiel hier. Schön, nicht wahr? Ja, sehr schön. Ein bisschen eine moderne Auffassung von Musik heute, aber man gewöhnt sich ja bekanntlich an alles. Wollen wir jetzt nicht lieber alle zwei aufgeben? Zum Essen, meine ich. Ja, Essen. Essen mit Musik. Mit Musik vom Pumuckl. Der Meister Eder sagte nichts darauf, denn er wusste genau, dass man nicht gleichzeitig essen und auf der Mundharmonika blasen kann. Und so war es auch. Der Pumuckl hatte einen so riesigen Appetit, dass er freiwillig aufhörte. Und hinterher war er so satt, dass er lieber schlafen wollte. Und nach dem Schlafen hatte er so viel anderes zu tun, dass die Mundharmonika nicht mehr so wichtig war. Der Friede zog also wieder ein, im Hinter- und im Vorderhaus.